Good morning and another happy good morning. Guten Morgen und einen weiteren fröhlichen guten Morgen. We are going to go through the letter to the Ephesians. Wir gehen durch den Brief an die Epheser. It's a very beautiful epistle that I love a lot. Es ist ein sehr schöner Brief, den ich sehr liebe. We're going to go through it verse by verse in the Passion. Wir nehmen ihn in der Passion-Übersetzung Vers für Vers durch. It's one of the richest epistles that Paul wrote regarding the church. Es ist einer der reichhaltigsten Briefe, die Paulus in Bezug auf die Gemeinde geschrieben hat. And we know also that Ephesians was a powerful church when we read the book of Revelation. Wir wissen auch, dass Ephesus eine kraftvolle Gemeinde war, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen. It was a church that was very passionate, but they had one problem in the end. Es war eine Gemeinde, die sehr leidenschaftlich war, aber sie hatte letztendlich ein Problem. They left the first love. Sie hat die erste Liebe verlassen. So Paul is writing his letter to a very great church. Paulus schreibt seinen Brief also an eine sehr große Gemeinde. He doesn't have to write things like he wrote to the Corinthians. Er muss nicht so etwas schreiben wie an die Korinther. Confronting all the terrible sins that I lived with in a daily basis. Die er mit all den schrecklichen Sünden konfrontierte, mit denen sie täglich lebten. Some of the greatest secrets of the church and the power of the church is revealed in this letter. Einige der größten Geheimnisse der Gemeinde und die Kraft der Gemeinde werden in diesem Brief enthüllt. In fact, really the only teaching we have about how ministry gifts are supposed to function is in this letter. Tatsächlich beinhaltet dieser Brief die einzige Lehre, die wir darüber haben, wie die Gaben des Dienstes funktionieren sollen. And we will learn this in the fourth chapter. Das erfahren wir im vierten Kapitel. So let's start. Fangen wir also an. My name is Paul and I was chosen by God to be an apostle of Jesus Christ, the Messiah. Vers 1. Liebe Freunde, ich heiße Paulus und bin von Gott dazu auserwählt worden, ein Apostel von Jesus zu sein. Messias. Look what he says here. Schau, was er hier sagt. Because many people said to me, denn viele Leute sagten mir, when I asked them not to call me pastor, als ich sie bat, mich nicht Pastor zu nennen, they said, but Paul also introduced himself as Paul an Apostle. Dass Paulus sich auch als Paulus der Apostel vorstellte. Paul never did this because he had this clerical understanding. Paulus tat das nie, weil er dieses klerikale Verständnis hatte. Paul simply said, I was chosen by God to be an apostle. Paulus sagt einfach, ich wurde von Gott dazu auserwählt, ein Apostel zu sein. So the first thing I want you to notice here, it's God chooses the apostles. No man ordains them. Das erste, was du hier bemerken sollst, ist, dass Gott die Apostel auserwählt. Kein Mensch ordiniert sie. Over my period of where I've been serving Jesus, während meiner Zeit im Dienst für Jesus, many people have asked me this question, countless people. Haben mir viele Menschen diese Frage gestellt, unzählige Menschen. Reinhard, I think I'm a prophet too, but how do I know? Reinhard, ich denke, ich bin auch ein Prophet, aber woher weiß ich das? Reinhard, I think I'm an evangelist, but how can I be sure? Reinhard, ich denke, ich bin ein Evangelist, aber wie kann ich sicher sein? Look what Paul says. Schau mal, was Paulus sagt. I was chosen by God to be an apostle. Ich wurde von Gott auserwählt, ein Apostel zu sein. So God chose him and God also let him know. There was no doubt in his heart. Gott hat ihn also auserwählt und Gott hat es ihn auch wissen lassen. Es gab keinen Zweifel in seinem Herzen. But he doesn't only say that he's been chosen by God. He says that he's chosen to be an apostle of Jesus. Aber er sagt nicht nur, dass er von Gott auserwählt wurde, er sagt auch, dass er auserwählt wurde, ein Apostel Jesu zu sein. Now, the word apostle today it's something we make it very spiritual. Heute machen wir aus dem Apostel etwas sehr Geistliches. At those days, it was a spiritual term, but it was also a very natural term. Damals war es ein geistlicher Begriff und auch ein ganz natürlicher Begriff. Apostle means somebody that has been sent. Apostel bedeutet jemand, der gesandt wurde. And there were apostles that were apostles in the business world. Es gab Apostel, die Apostel in der Geschäftswelt waren. What did that mean? Was bedeutet das? It means the company sent you out to plant or to start a new business. Es bedeutet, dass ein Unternehmen jemanden aussendet, um ein neues Unternehmen zu gründen. Or to advance their business. Oder das Unternehmen voranzubringen. Today we've made the word apostle something that is not even in the heart of God. Heute haben wir das Wort Apostel zu etwas gemacht, das nicht einmal im Herzen Gottes ist. If you study carefully every time Paul talks about his apostleship, wenn du aufmerksam studierst, wann immer Paulus über sein Apostelamt spricht, You will find out things like the apostles are the least, not the greatest. Wirst du Dinge herausfinden wie die Apostel sind die geringsten, nicht die größten. That's what he said to the Corinthians. Das sagt zu den Korinthern. Jesus said the same thing to his 12 apostles. Jesus sagt das gleiche zu seinen 12 Aposteln. He said, any one of you who wants to be the greatest, you have to become the servant of everybody. Er sagt, jeder von euch, der Größte sein will, muss der Diener von allen werden. But today, apostles want everybody else to serve them. Aber heute wollen die Apostel, dass alle anderen ihnen dienen. This is not what apostle truly is, and this is not what Paul lived. Das ist nicht das, was ein Apostel wirklich ist, und das ist nicht das, was Paulus lebte. Look, he says, I have been chosen by God to be an apostle of Jesus. Er sagt, ich bin von Gott dazu auserwählt worden, ein Apostel Jesu zu sein. This is also a really important thing to notice. Auch das ist sehr wichtig zu beachten. Why? Warum? Because now we understand that we are not the apostle of man, of a denomination or of a church. Weil wir nun verstehen, dass wir nicht der Apostel eines Menschen, einer Konfession oder einer Gemeinde sind. We are apostles of a person and that person is Jesus. Wir sind Apostel einer Person und diese Person ist Jesus. He is the only one that we follow and the only business that we promote. Er ist der einzige, dem wir folgen und das einzige, das wir vorantreiben. So anybody that considers himself an apostle of a church or a denomination does not understand true apostleship. Wer sich also für einen Apostel einer Gemeinde oder einer Konfession hält, versteht das wahre Apostelamt nicht. Because Jesus is the one that chose his apostle and he is the one that sends them out. Denn Jesus ist derjenige, der seine Apostel auswählt und er ist derjenige, der sie aussendet. And it also has some other application. Und es hat auch noch eine andere Bedeutung. It means a true apostle will always promote Jesus and never himself and his ministry. Es bedeutet, dass ein wahrer Apostel immer für Jesus wirbt und niemals für sich selbst und seinen Dienst. Because he's an apostle of Jesus. Denn ist ein Apostel Jesu. You imagine apostle means sent out. Denke daran, Apostel bedeutet Gesandter. So let's imagine a company sends you out to promote their own business in another country. Stell dir also vor, ein Unternehmen schickt dich aus, um in einem anderen Land dieses Unternehmen zu fördern. And they give you all the resources that you need. Und sie geben dir alle Mittel, die du brauchst. And when you go to that other country, you build your own business. Wenn du in das andere Land gehst und dein eigenes Geschäft aufbaust, with the resources of that other company. Mit den Mitteln des Unternehmens, you're going to be in big trouble. Dann bekommst du große Schwierigkeiten. Apostles who have been called to be apostles by Jesus, Apostel, die von Jesus berufen wurden, Apostel zu sein, and they use the resources of the kingdom to build their own ministries, will be in big trouble one day. Und die, die Ressourcen des Königreichs nutzen, um ihre eigenen Dienste aufzubauen, werden eines Tages in großen Schwierigkeiten sein. I will talk a little bit more about this tomorrow. Darüber spreche ich morgen noch ein bisschen mehr.